Den Meldungen zufolge beriefen am 2. Januar in Seoul die Mitglieder der Frauenorganisationen aus verschiedenen Gebieten Südkoreas, darunter Kim Jong und Song Ju, eine Pressekonferenz ein und sprachen sich entschieden gegen die Machenschaften des Verteidigungsministeriums zur Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAAT aus. Sie behaupteten, dass das Raketenabwehrsystem keine Stellen in Südkorea einschließlich des Standortes in Sicherheit bringen werde.